Grüß Gott, Kinder. Könnt ihr eigentlich pfeifen? So zum Beispiel. Also wenn man es einmal kann, dann ist das ganz einfach. Aber ganz ohne Übung geht's auch nicht. Und manche lernen es ja nie. Und dazu, fürchte ich, gehört auch der Pumuckl. Das Pfeifen ist ihm auch bis jetzt nicht so sehr abgegangen. Aber neulich, da war der Meister Eder in sehr guter Laune. Einmal, weil ihm ein Möbelstück besonders schön gelungen war. Und zum anderen, weil er vorhatte, wieder einmal zu seinem Stammtisch in die goldene Quelle zu gehen. Und da hat er nach Feierabend vor sich hingepfiffen. Sag mal, wie machst du das eigentlich? Das klingt sehr schön. Wie ich pfeife? Ja. Na, das ist doch ganz einfach. Wie? Einen Mund spitz machen und durchblasen. So. Ah, ja, ja, ja, so, gell? So. Ja, das so. Das geht bei mir nicht. Ja, das musst halt üben. Zuerst nur einen Ton. So, pass auf. Jetzt machen wir mal. Am Mund noch viel spitzer. Ja, spitzer geht's aber nicht. Doch, doch, nein. Das geht schon. Nein. Ich weiß noch, wie ich als Bub das geübt hab. Stundenlang. Na, so, schau her. Naja, das kann ich nicht. Mein Mund ist kein Blasemund, mein Mund ist ein Sprechemund. Naja, nachher geht die Welt auch nicht unter. Nein. Im Gegenteil, ich bin ganz froh, wenn du das nicht lernst. Du darfst damit den ganzen Tag pfeifen. Ja, aber das wäre doch sehr schön, so den ganzen Tag Musik pfeifen. Ja, das kann man denken. Kobold lieben nämlich Musik, besonders Pfeifmusik. Ah, also schon meine Urahne, die Klabauter. Geh zu, die haben bestimmt nicht pfiffen. Oh, aber sie waren bestimmt lieber auf Schiffen, wo gepfiffen wurde, als auf Schiffen, wo niemand gepfiffen hat. Ich konnte dir ja ab und zu was vorpfeifen. Das klang da. Ich will aber doch selber Musik machen. Na ja, nachher drehst du das Radio an oder lass dein Spieluhr laufen. Ja, für was hast denn die eigentlich? Ja, aber die Spieluhr, das ist doch nicht so mit dem Mund so. Ja, dann singst. Das ist auch mit dem Mund Musik macht. Ne, singen ist langweilig. Also du, was du willst, die muss jetzt gehen. Ich hab zugesagt, dass ich um 8 Uhr da bin. Ja, und ich bin um 8 Uhr traurig. Na ja, ein bisschen was ist es auch. Also dann, Pumuckl, viel Spaß beim Traurigsein. Ja, viel. Halt, bitte geh noch nicht. Mir fällt gerade was ein. Etwas, was mich wieder lustig macht. So, was denn? Ja, also weißt du, die Inge, gell, die im Vorderhaus, die kann nämlich auch nicht pfeifen, glaube ich. Na, siehst du's. Das ist ein Trost. Du, die hat was aus einem Sprechemund trotzdem einen Blasemund macht. Das verstehe ich nicht. Ja, das ist ganz einfach. Also, sie tut vor ihrem Mund was, das fast auch wieder wie ein Mund mit so Zähnen aussieht. Und da bläst sie rein und dann kommen dort Töne raus. Also, neulich war sie mal hier auf dem Hof damit und da hat sie so getönt. Ach ja, eine Mundharmonika. Nein, nicht der Mund von der Monika, sondern von der Inge. Harmonika, so heißt das Instrument. Ui, du, dann kauf mir doch so eine Harmonika. Bitte, dann bin ich ganz brav heute und ganz brav morgen und immer bin ich dann brav. Ich bin doch nicht narrisch. Und warum bist du nicht narrisch? Weil ein Kobold an sich schon sagt nur ist. Ein Kobold mit einer Mundharmonika. Das war der totale Ruin von meinen Nerven. Ich möchte einmal eine Mundharmonika. Schlag dir das da aus dem Kopf. Ich muss jetzt gehen. Setz dich in deine Schaukel und übst Pfeifen. Vielleicht bringst du einen Ton fertig. Servus, Pumuckl. Servus, Herbel. Ich bring keinen Ton fertig. Keine Spur von einem Ton. Dann nützt auch Üben nichts. Nein, das Üben hat wirklich nichts genützt. Und der Pumuckl war deshalb an diesem Abend auch in keiner besonders rosigen Laune. Dabei hätte er viel Grund zur guten Laune gehabt, wenn er hätte zuhören können, worüber der Meister Eder mit seinen Freunden gesprochen hat. In diesem Gespräch kam nämlich ganz nebenbei das Wort Mundharmonika vor. So nebenbei, dass Herr Eder es überhörte. Zu seinem Nachteil und zum Vorteil des Pumuckl, wie sich später herausstellen sollte. Jetzt sag mal, Eder. Hast du jetzt nicht auch vor so ungefähr 30 Jahre selbstständig gemacht? Hä? Na, lass mich mal nachrechnen. Ja, freilich. Sogar vor ganz genau 30 Jahren. Ja, am 1. Juni 1937 bin ich in meiner Werkstatt auch jetzt sagen. Da, wo ich jetzt auch noch bin. Ja, gut. Du auch am 1. Juni. Mhm. Ja, ich auch. Ja, das ist ja direkt der Grund zum Feiern. Levi, ich stifte einen roten Schnaps. Da ist schon recht, Prinzlein. Was? Alle zwei habt ihr sozusagen das 30-jährige Geschäftsjubiläum. Jawohl. Da ist er her. Ja, aber das können wir nicht nur mit einer runden Schnaps abfeiern. Ja, wieso? Ja, so billig kommt der Eder und der Schmidt nicht weg. Ja, meinst du? Wir werden da einen Remi-Demi machen. Wer redet denn da von Remi-Demi? Wir machen einen zünftigen Abend. Ja, da hast recht, Bernbacher. Wir haben schon lange keinen zünftigen bayerischen Abend mehr gemacht. Ja, wie stellst du denn ihr euch das vor? Ja, das möchte ich auch wissen. Weißt du, so wie wir das früher öfters einmal gemacht haben, wie noch unser Handwerkerverein existiert hat, mit einer Musi und einer rechten Hitze. Ja, die hat's ja. Ich wär, weil ich 30 Jahre lang mich abgekriegt hab, für euch eine Musikkapellen engagieren. Ja, eine Musi. Geh, Schmidt, so viel ist bei unserer Arbeit nicht rausgekommen, dass das Leute. Nein. Fragt's nur meine Frau, gell? Ja, nimm mich halt meine Mundharmonika mit, wenn's mehr muss ich nicht leiden. Das machst du, jawohl. Nein, aber im Ernst, ich würde euch schon zu einem Abend einladen. Ja, gern, ja, aber bestimmt, aber meine Frau, gell, die ist gar nicht so recht gut beieinander. Und wenn ihr nachher mit sowas kommt. Die Frauen, deswegen gar nicht dabei sein. Wir machen einen reinen Herrenabend, wenn mir ein Vorschlag erlaubt ist. Ja, oh, sind alle Frauen wieder beleidigt. Okay, die sind doch nicht beleidigt, wenn wir das Fest bei Weder machen. Der ist jung gewesen und da können wir sagen, dass der gar nicht so viel Gläseln hat. Das wird die Frauen auch noch lang. Ja, gut, Eder. Gut, wir feiern bei dir. Ja, so wär's machen wir. Ja, mei, ich hab ja nichts dagegen, aber. Ja, mein Gott, du musst ja die Kosten nicht allein tragen. Du stiffst ein paar drei im Bier und der Schmidt Wurst und einen Käse. Das ist schon gemacht, jawohl. Und alle sonstigen Getränke bringen wir mit. Ja, schon. Aber ich hab doch. Und auch Frauen helfen mir daran. Also gut, ich bin einverstanden. Was meinst du, Eder? Ja, ich hab nichts dagegen. Bloß wenn. Ja, bloß? Du kannst doch nicht sagen, dass deine Frau was dagegen hat. Die redet da keiner drei. Außer dem Kobold. Aber den glauben wir da nicht. Das ist was. Ja, das weiß ich. Aber ich weiß nicht, ob er uns nicht trotzdem stört. Oh, nein. Der stört uns kein bisschen. Wisst, wenn wir noch einladen dazu? Wem? Ein Bichler Schorsch. Ja, gut. Ja, der spielt doch Gitarre und weiß viel Gestanzel. Und überhaupt ist der recht viel. Jawohl, den wollen wir nicht. Ja, bei dir hinten können wir ja ein bisschen einen Radar machen, nicht? Über dir und unter dir wohnt ja keiner. Da kann sich auch keiner beschweren. Ja, ist ja alles prima, dass wir das nicht schon früher einmal gemacht haben. Von mir ganz klar. Also, so geht er. Ist ausgemacht. Von mir aus. Die Herren waren aufgeregt wie Schulbuben und setzten den darauffolgenden Samstagabend für die Jubiläumsfeier fest. Sogar der gute Meister Eder warf seine anfänglichen Bedenken beiseite und freute sich auf den Abend. Natürlich erzählte er von dem Vorhaben gleich am nächsten Morgen dem Pumuckl, der recht missmutig auf seiner kleinen Bettkante saß und vorwurfsvoll sagte: Du bist mitten in der Nacht heimgekommen und hast im Bad gepfiffen. So? Ja. Ah, das kann schon sein. War recht lustig gestern Abend. Das war nicht lustig. Ich kann nicht pfeifen und kriege keine Mundharmonika und dann kommst du heim und pfeifst einfach mitten in der Nacht. Hab ich dich geweckt? Oh. Ja, du hast mich geweckt. Das tut mir aber leid. Aber weißt, was wir gestern Abend ausgemacht haben? Nein. Am Samstag kommen alle zu mir und wir feiern mein 30-jähriges. Was für ein 30-jähriges? Seit 30 Jahren hab ich die Werkstatt da. Und wie lange hast du mich da? Dich seit, pass auf, das kriege ich gar nicht mehr genau zusammen. Und das wird nicht gefeiert? Doch, du darfst auch mitfeiern, aber nur, wenn du brav bist. Ui, das wird dann ein schon so lange da sein Fest. Aber, aber du zu einem Fest, da bekommt man doch immer etwas geschenkt, nicht wahr? Das ist doch bei euch Menschen so, oder? Nicht allerweil, gell? Ja, warum möchtest du zu? Weil du könntest mir doch dann eine Mundharmonika schenken. Mei, spuckt das allerweil noch in deinen Kopf rum. Ja, das spuckt und spuckt und spuckt und spuckt. Ja, dann lass nur ein wenig weiter spucken. Dann mag ich auch nicht mitfeiern. Ja, dann bleibst du in der Werkstatt herunten. Und mir oben singen und einer bringt seine Gitarre mit. Was ist das, ein Gitarre? Eine Gitarre. Pass auf, eine Gitarre, das ist ein Instrument, mit dem man Musik macht. Aber nicht dadurch, dass man blast, sondern da muss man zupfen. Oh, zupfen ist sicher nicht so schön wie blasen. Ja, wenn es jemand gut kann, Da ist alles schön. Und umgekehrt nützt das schönste Instrument nichts, wenn einer recht kreislich tut damit. Ja, ich würde ja nicht kreislich tun damit, nur schön. Ja, nämlich. Das meinst du. Ja, weil ich ein Kobold aber bin. Aber es muss auch schön sein für den, der zuhorcht. Wenn ich an dem Fest ganz, ganz brav bin, bekomme ich dann eine Hand? Nein, zum Kuckuck musst denn du alles haben. Da bin ich auch nicht brav. Der Meister Eder hoffte, dass der Pumuckl die Mundharmonika wieder vergessen würde und dass er ihn doch zum Bravsein überreden könnte. Schließlich waren es ja noch ein paar Tage hin bis zu dem Fest. Tatsächlich sagte der kleine Kobold auch nichts mehr. Trotzdem hielt der Meister Eder doch vor dem Fest die übliche Rede vom Bravsein und niemand den Spaß verderben, der Pumuckl etwas gelangweilt zuhörte. Haben wir uns verstanden? Ich verstehe dich immer, aber du verstehst mich nie. Was soll ich denn bei dir verstehen, Pumuckl? Die Menschen dürfen alles tun, die Kobolde dürfen nie etwas tun. Und die Menschen dürfen sich gegenseitig ärgern und dürfen Musik machen und dürfen reden und dürfen schreien und singen. Und die Kobolde dürfen sich nicht ja, ärgern und also dürfen keine singen Musik darfst du auch. Also pass auf, jetzt sing einmal. Jetzt mag ich ja nicht, ich will singen, wenn ihr singt. Von mir aus, sing mit. Ja. Das merkt keiner, wenn du da so mitsingst. Ja, aber ich will auch da an dem Zieh-Zupfen-Musik machen. Na ja, zupfst halt ein bisschen dran. Wird der Bichler meinen, er hat sie verspult. Das ist vielleicht ganz komisch. Ui, das darf ich? Ja, von mir aus, wenn du nur nicht Sachen unterschmeißt und Bier umschützt und nicht Leute Schlüssel aus der Tasche nimmst und auch sonst nicht da und was verlegst und versteckst, dass man ganz narrisch wird. Du, das tue ich doch nicht, wenn ja? ich zupfen und singen darf. Also... Ist schon ausgemacht. Oh ja, ausgemacht. Die Männergesellschaft traf pünktlich ein. Sie waren alle sehr vergnügt und aßen und tranken und die Stimmung stieg schnell. Pumuckl verhielt sich tatsächlich ganz still. Sehr im Gegensatz zum Meister Eder und seinen Gästen, die immer lauter und lustiger wurden. Und dann kam der Augenblick, auf den der Pumuckl die ganze Zeit gewartet hatte. Der Bichler holte seine Gitarre und stimmte sie. Habt ihr schon einmal zugeschaut, wie eine Gitarre gestimmt wird? Oben am Hals des Instruments sind sogenannte Wirbel, eine Art dicker Schrauben. Und dreht man an den Schrauben, dann lockern oder spannen sich die Saiten, je nachdem, nach welcher Richtung man dreht. Der Pumuckl beobachtete das aufmerksam. Und wenn das der Herr Bichler geahnt hätte, wäre ihm später manches klar geworden. Als nun das Instrument zu seiner Zufriedenheit gestimmt war, sagte er. Also, was ist jetzt, Herrschaften? Singen wir noch einen? Ja, Freilich, singen wir noch einen. Na, was singen wir denn? Warum ist das am Rhein so schön? Die hat's wohl. Wir leben doch an der Isar. Nein, unseren guten alten Peter singen wir. Ja, den singen wir. Solang der alte Peter am Peterskämmler lebt, solang die Eder, bist das du? Ich? Ja. Okay, ich bin ein hochmusikalischer Mensch. Ich singe nie falsch. Höchstens mein Kobold, der singt ja. falsch. Also, zum letzten Mal. Ja. So lang der alte Peter am Meeresberg steht, so lang die grüne Isar das der so falsch singt. Ja, das falsche kommt ganz genau daher. Also gut, wenn ihr das glaubt, nachher setz ich aus. Gut. Ihr werdet ja schon sehen, wer falsch singt. Also, ja. Drei, yeah. Vier. So lang der alte Peter am Petersberg steht, so lang die grüne Ja, sonst nichts mehr, gell, spiel mich doch nicht. Aber der früher ist im Kirchenchor war. Ja, das ist ja gar nichts. Jawohl. Damals werden halt so viel Leute mitgesungen haben in der Kirche, dass es nicht aufgefallen ist. Ja. Seht's mal aus. Gut, seht's aus. Also. Da singe ich wieder dafür. Ja, packen wir's. So lang der Heide Bär auf Bärersbergen steht, so lang die grüne Isar das Menschenvater fliegt. Ja, also, wenn's ja das nicht kennt, dann singen wir heute ein anderes Lied, nicht? Ja, ja. Kennt's ihr, freut euch des Lebens. Ja, das ja, kann ja, das müssen wir jetzt. Also, Prost. Müssen wir jetzt. Also. Freut euch des Lebens, solange das Mädchen glüht, pflücket die Rosen, bis in der Blüte. Hey, Herr Dichter, hey. Ich will nicht so falsch. Was? Ja, ja, was war denn jetzt das, hä? Hat da Zeiten noch lassen? Ja, da Zeiten. Ah, jetzt wird mein Pumuckl aktiv. Ja. Wenn der mal anfängt, an die Wirbel von deiner Gitarre rumzudrehen, nachher ist auch der Pumuckl was. Also, einen solchen Kobold schaffe ich mir auch. Der ist ja noch im Schwimmen. Das ist ja ungeheuer praktisch. Freude des Lebens. Muss er kaputt sein. Ja, wie kommt denn das? He? Immer wenn ich auf die E-Seiten komme, nachher lässt es aus. Ja, gut, dass ich meine Mundharmonika mitgenommen habe. Da kann ich keine Seiten verzieren. Also, Herrschaften, freut euch des Lebens. Freut euch des Lebens. Der Pumuckl war so hingerissen, dass da jemand eine Mundharmonika dabei hatte, dass er völlig vergaß, falsch mitzusingen. Mit zum Glück unsichtbarem offenen Mund starrte er auf den Mundharmonikaspieler. Und sein Koboldsentschluss stand fest. Die musste er haben. Der Herr Bichler bastelte inzwischen an seiner Gitarre herum, konnte keinen Schaden an dem Wirbel feststellen, wunderte sich ein bisschen und begleitete die singende Männerschar. Herr Ramsleder, der Mundharmonikaspieler, konnte sein Instrument wieder in die Tasche stecken. Das war der Augenblick, auf den der Pumuckl gewartet hatte. Die Mundharmonika landete nicht in der Tasche, sondern sie fiel daneben auf den Teppich. Im allgemeinen Trubel hörte das niemand. Und es sah auch niemand, dass sich die Mundharmonika Meter um Meter zur Tür schob, dass sie dann leise ins Treppenhaus hinausrutschte und von dort in großen Sprüngen die Treppe hinunter in die Werkstatt hüpfte. Pumuckl drückte sorgfältig die Werkstatttüre zu und dann war es soweit. Ich kann blasen. Ich bin der erste blasende Kobold der Welt. Oh, ich kann gleichzeitig blasen und reden. Ich mache nur noch Blasenreden. Ich kann das viel schöner als der Herr Ramsleder. Nein, ich weiß was Besseres. Ich blase in Zukunft meine Gedichte. Das wird sehr schön. Also jetzt mal ganz schnell ein Gedicht. Ja. Was für eine feine Sache, wenn ich frohe Musik mache. Wenn ich spreche, pfeife, schimpfe oder meine Blase rümpfe. Nie mehr leb ich Onika, meine Mundharmonika. Die Gesellschaft oben im ersten Stock merkte in ihrer Gesangs- und Bierfröhlichkeit lange nichts von der fehlenden Mundharmonika. Und der Lärm war auch groß genug, dass man die Töne, die der ebenfalls fröhliche Pumuckl blies, nicht hören konnte. Der Einzige, der ein wenig unruhig wurde, war der Meister Eder. Niemand zupfte falsch an der Gitarre, der Wirbel der E-Saite machte keine geheimnisvolle Drehung mehr, niemand sang falsch dazwischen. Es nützte Herrn Eder auch wenig, dass er sich immer wieder nach seinem Kobold umsah. Wenn fremde Leute dabei sind, kann er ihn ja so wenig sehen wie die anderen. Er fing an, die Biergläser scharf zu beobachten, ob sich nicht dieses oder jenes auf geheimnisvolle Weise leerte. Schließlich trank doch der Pumuckl leidenschaftlich gern Bier. Aber die Gläser wurden nur von ihren Trinkern geleert. Was schaust du denn so, Stober, Eder? Ist was? Nein, nix ist. Aber das ist ja gerade. Das ist ja gut, das ist ja gerade, das verstehe ich nicht. Mir geht der Pumuckl ab. Was hat das gehört? Am Eder geht sein Pumuckl ab. So was, okay. Ja, helft ihm doch zu. Pumuckl, wo bist du? Pumuckl, das will ich nicht. Am Ende schlaft er schon. Ich bin ja froh, dass er so brav ist. Was? Der Kobold schlaft? Das darf er nicht sein. Auf der Stelle muss er geweckt werden. Nein, bitteschön nicht. Gut, wenn wir nicht wecken dürfen, dann dürfen wir wenigstens ein Schlaflied singen. Ja. Guten Abend, gute Nacht, mit großem Mittag. Was ist denn? Ja. Begleit uns den keiner, hä? Bichler, ja. Her mit der Gitarre. Nein, mir tut den Finger schon weh. Na, Schwägling, Ramsleder, raus mit der Mundharmonika. Oder tut dir der Mund weh? Nein, noch nicht, aber Herr Herrschaftszeichen, wo habe ich denn meine Mundharmonika hingelegt? In deine Taschen hast du das vorhin gesteckt. Ja, das habe ich auch gedacht, aber du ist auch nicht. Ja, okay, helft es mir, Sören. Ja, nicht, dass es runtergefallen ist und einer draufdrückt. Jetzt weiß ich es. Was weißt du, Eder? Warum sie der Pumuckl nicht rührt? Ja, warum? Der hat die Mundharmonika. Aber ich hab's dir gesagt, so ein Kobold ist ungeheuer praktisch. Alles kann man auf den Schirm. Der Pumuckl. Pumuckl, her mit der Mundharmonika. Geh, lass dich, du mir sprich, heft's mir lieber suchen. Der ist wahrscheinlich damit in die Werkstatt munter. Wer ist mit was in die Werkstatt munter? Der Pumuckl mit der Mundharmonika. Jetzt wär's lustig. Jetzt macht er eh das Zauber. Also, auf in die Werkstatt! Nein, ich muss allein runter. Warum denn? Wenn wir alle runtergehen, dann versteckt er sich so, dass hoffnungslos ist. Ich komme gleich wieder. Entschuldigt's, gell? Nein, wir wollen mit! Ja, wir wollen den Kobold sehen. Nein, lass ihn allein gehen. Warum? Ich glaube, er hat ein bisschen zu viel drum, und er ist schlecht. Das ist bloß eine Ausrede bei ihm. Ach so, meinst du? Also, da. Geh zu, Eder, aber du, wenn du ohne Mundharmonika wiederkommst, Als der Meister Eder in die Werkstatt kam, saß der Pumuckl Mundharmonika blasend auf der Hobelbank. Er war so vertieft, dass er ihn erst bemerkte, als er zu sprechen anfing. Ah, hab ich's mir doch gedacht. Gleich gibst du die Mundharmonika wieder her. Nein. Doch. Die gibst her. Die gebe ich nicht mehr her, nie mehr, die behalte ich. Ich bin der erste Blasekobold der Welt. Geh, hupf nicht so umeinander. Mir ist eh schon ein bisschen schwindelig. Du erwischst mich niemals. Also komm, Pumuckl, sei vernünftig. Du weißt, wegnehmen darf man nichts. Das ist gestohlen. Dann darfst du mir auch nichts wegnehmen, Edge. Du, so damisch bin ich verliebt, dass ich dich nicht so leicht erwisch, gell? Gar nicht leicht. Doch, ganz leicht. Weil du nämlich mit der Mundharmonika in der Hand nicht so rumklettern kannst wie sonst. Komm, Pumuckl, geh her, gib's freiwillig her. Nein! Doch, pass mal auf. Pumuckl, gib's doch her, Gewalt. Nein! Doch, nein! Doch, pass auf, gut, na, werden wir's gleich haben. Nicht! Siehst du's? Hab ich schon. Und die Monika dazu. Das ist meine Mundharmonika. Bitte, nimm sie mir nicht weg. Pumuckl, ich muss... Nein! Ach, die Drogen suchen es nämlich, dass ich es wieder raufbringe. Oh, und ich wollte dir was vorspielen. Ich habe ein ganz schönes Blasegedicht gemacht. So schön, ja. Und ich habe mich so gefreut. Geh zu, wein doch nicht, das nützt nichts. Die Mundharmonika gehört in Ramsleder. Komm, sei gescheit. Nein, ich kann nicht gescheit sein. Weißt du was? Du darfst jetzt nur ein paar Mal reinblasen zum Abschied. Da komm her. Dazu musst du sie mir aber in die Hand geben. Nein, du kannst das so blasen, wenn ich es in der Hand halte. Komm, blas. Nein, das geht nicht. Ach, freilich geht's. Schau, so. Ui, das kannst du aber schön. Ja, schön ist zwar anders, aber als Bub habe ich es ganz gut kennen. Blas bitte noch mal. Warte mal. Den alten Peter, den hab ich seinerzeit gut kennen. Während der Meister Eder dem Pumuckl vorspielte, fiel es seinen Gästen im ersten Stock allmählich auf, dass er recht lange ausblieb. Sie fingen an, etwas besorgt zu werden. Sag's einmal, start jetzt. Sag's einmal, der Eder ist aber jetzt schon ein bisschen lang weg, gell? Was der wohl treibt? Er treibt nichts. Ihn selber wird's treiben. Meinst du, dass er ihm schlecht ist? Ja, ja, vielleicht vertragt er nicht viel. Oh, ich vertrag noch was. Geh herauf, herauf jetzt. Nein. Ich glaube, wir sollten jetzt wirklich einmal noch um Eder schauen. Ja, schauen wir, Leute. Schauen wir, vielleicht sehen wir was. Also, los, los, los. Bewegung schaut nichts. Ja, schaut, wird. Seid ihr verstanden? Ich glaube, ich höre was. Ja, wir wollen da nichts hören, wir wollen was sehen. Seid doch einmal stark, habe ich gesagt. Das kommt aus der Werkstatt. Mitternachts klingt's dumpf aus der Werkstatt tiefen. Es sind die Geister, die mich riefen. Hör auf, ich kriege ganz hart. Also los, gehen wir runter. Aber pst, leise, leise. Ihr seid es. Ich werde doch gleich raufkommen. Nein, wir sind eine heruntergekommen. Wir sind sozusagen eine heruntergekommene Gesellschaft, sind wir. Ja, wir haben nämlich gedacht, ihr wär schlecht. Ja, ja, ja, ist nicht schlecht, ihr spielt schlecht. Das war mit meiner Mundharmonika. Es war, wie ich gesagt habe. Der Pumuckl hat's verzogen. Der Pumuckl. Ja, wo ist er denn, der liebe Pumuckl? Nicht spotten, nicht spotten. Er hat eh schon ein Wort, dass er die Mundharmonika wieder hergeben muss. Ja, lass doch den Pumuckl ein bisschen drauf spielen. Ja. Wir sind gar nicht dazu. Aha, geh, hört's auf. Der spielt doch nicht, solange ihr da seid. Wir wollen aber, dass er spielt, ja, solange wir da sein müssen. Ja, nein, wir gehen jetzt wieder nach. Ja, okay. Wenn der Pumuckl jetzt spielt, nachher schenke ich ihm meine Mundharmonika. Ja, ja. Jetzt hat er blasen. Hast du das gehört? Ergezu, das warst ja du, Eder. Nein, wenn ich es euch sag. Jetzt weiß ich nicht, bin ich so blau oder... Nein, die Mundharmonika hat gespielt. Ich muss ein Pumuckl schicken, gell? Ich versprochen. Ja, muss ich sagen, dass der Ramsli, dass er wartet, halt Pumuckl, ich schenke dir meine Mundharmonika, so ist Leben. Der Schmied und der Eder soll ja leben. Noch weitere 30 Jahre. Am höchsten aber ist in dem Augenblick der Pumuckl gesprungen. Vor Freude. Natürlich hielten das alle nur für einen Spaß, was der Meister Eder vom Pumuckl behauptet hatte. Und das war auch gut so. Die Gesellschaft zog wieder nach oben und der Pumuckl mit. Meister Eder legte die Mundharmonika auf die Kommode und der kleine Kobold setzte sich daneben und bewachte sie. Dabei schlief er so fest ein, dass er nicht hörte, wie die Gäste sich allmählich verabschiedeten. Alle fanden, dass es eine sehr gelungene Jubiläumsfeier gewesen war, auch der Meister Eder. Und das, obwohl ihn schon am frühen Morgen ungewohnte Töne weckten. Was für eine feine Sache, wenn ich frohe Musik mache, wenn ich spreche, pfeife, schimpfe oder meine Nase rümpfe. Nie mehr leb ich Onika, meine Mundharmonika.